Also, Honecker kommt früh morgens in sein Büro, öffnet das Fenster, sieht die Sonne und sagt, guten Morgen, liebe Sonne. Und die Sonne antwortet, guten Morgen, lieber Erich. Und am Mittag geht Erich wieder zum Fenster, macht es auf, sieht die Sonne und sagt, guten Tag, liebe Sonne. Und die Sonne sagt, guten Tag, lieber Erich. Und abends, nach Feierabend, geht Honecker wieder ans Fenster und sagt, guten Abend, liebe Sonne. Und die Sonne sagt nichts. Also fragt er nochmal, guten Abend, liebe Sonne. Was hast du? Und dann sagt die Sonne, ach, leck mich doch am Arsch, ich bin jetzt im Westen.